Deutschland eine Standortbestimmung. Ich bin überzeugt, dass wir uns wirklich in einer Phase des absoluten Umbruchs befinden. Nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und auch in Eurasien. Ich denke, ein Rückblick, eine Besinnung auf die Geschichte auch und auf die Frage, wie hat sich das so entwickeln können, ist wichtiger denn je. Und ich denke, so wie jetzt dieser dritte Weltkrieg vorbereitet wird, werden wir sehr gut beraten, uns einmal zu vergewissern, wie ist es überhaupt zum Ersten Weltkrieg gekommen. Und ich bin auch heute überzeugt, dass der, sollte es dazu kommen, zu einem dritten Weltkrieg, dass der wieder ausschließlich aus den Motiven, die zum Ersten Weltkrieg geführt haben, wieder entstehen wird. Wenn wir sehen, die ganzen Konfliktzonen, die wir haben, sind die gleichen Konfliktzonen wie zum Ersten Weltkrieg. Wir also an der Schwelle zum 20. Jahrhundert. Wir haben ähnliches Muster in der Welt, damals ein britisches Empire, das wirtschaftliche sich im Niedergang befand. Wir haben heute die einzige Supermacht der Welt, die auch im wirtschaftlichen Niedergang sich befindet. Also die Strukturen sind ähnlich. Damals hier in Europa ein aufsteigendes Deutschland, quasi aus dem Nichts. Und das sehen wir heute parallel dazu mit einem erstarkenden China, mit einer rasanten Wirtschaftspolitik. Und auch wieder die Parallele zur Bagdadbahn, die den Engländern damals ja sehr viel Kopfzerbrechen ja auch gemacht hat, weil die natürlich diesen eurasischen Raum zusammengeführt hätte und auch natürlich militärisch ganz andere Bewegungen hätte ermöglichen können. Das ist natürlich aus den Augen einer Seemacht so nicht hinnehmbar. Und das Gleiche haben wir heute, ich weiß nicht, ob Sie hören, von dem Xi Jinping, der hat verkündet, die One Road, One Belt. Das heißt also eine Seitenstraßenstrategie, auch eine neue Seitenstraßenstrategie. Die sagt, die eine Straße, also eine Schienenstraße von China nach Europa über ganz Eurasien hinweg. Und wissen Sie, wo dieser Schienenstrang endet? Also erstmalig, der erste Güterzug ist gerollt innerhalb von 15 Tagen, ich glaube von Peking, bis in diese Stadt in 12 oder 13 Tagen. Und das wird noch weiter ausgebaut. Also das ist ein Teil dieser Idee, Eurasien friedlich, wirtschaftlich zu durchdringen aus chinesischer Sicht. Und sie bauen ja auch diese Handelsbank jetzt und so weiter. Es sind ja viele Bestrebungen in Gange. Aber der Endpunkt dieser Bahn, der ist in Duisburg. In Duisburg, ja. Duisburg als größten Binnenhafen Europas oder Eurasien sogar. Also ganz gezielt gemacht. Und das muss natürlich auch gerade für die Briten und für die Nordamerikaner nicht unbedingt als freundliches Zeichen erkannt werden, denke ich einmal. Also hier tut sich genauso was wie im Vorfeld von 1914. So, und hier ist mir ein Militärhistoriker eigentlich besonders ans Herz gewachsen. Das ist der, wie heißt, schreibt er sich noch, der Sun Tzu oder Sun Tzu oder nur Sun. Er war General und Militärstratege, 500 vor Christi ungefähr, und er hatte Aussagen geprägt, die allgemeingültig sind, ich denke noch wichtiger sind als Clausewitz. Und er hat unter anderem da gesagt, wenn du deinen Feind kennst und dich selbst kennst, brauchst du das Ergebnis von 100 Schlachten nicht zu fürchten. Also wichtig, den Feind zu kennen, auch die Geschichte des Feindes natürlich und auch die eigene. Die ist noch wichtig eigentlich, man muss sich selbst kennen. Und da fehlt es ja bei uns ja auch schon vollkommen. Und weiter sagt er, die größte Verwundbarkeit ist die Unwissenheit. Bei seinem USA-Besuch Anfang Oktober sprach Bundespräsident Gauck von der Erfüllung eines Lebenstraumes. Mehrfach dankte er den USA für den Kampf gegen das Dritte Reich, die anschließende Leistung beim Aufbau der Bundesrepublik und die Hilfe bei der Wiedervereinigung. Gaucks Befürchtung, die USA könnten sich aus Europa zurückziehen, konnte der US-Präsident entkräften. Im Gegenzug wünschte sich Obama von Deutschland noch mehr Engagement als bisher. Das heißt also, was die Flüchtlinge angeht natürlich, was die Vorbereitung in der Ukraine angeht und dergleichen mehr. Ich denke, wir sollten lieber einmal die transatlantische Brille absetzen und die Motive der amerikanischen Außenpolitik unvoreingenommen untersuchen. Am 9. Mai 1945 waren die Urkunden der bedingungslosen Kapitulation unterschrieben. Deutschland war in 4 Besatzungszonen aufgeteilt. Und das ist Ihnen ja alles bekannt. Aber ich denke, es ist wichtig, nochmal zu wiederholen. Im Potsdamer Abkommen bekräftigten die Häupter der 3 Regierungen ihre Auffassung, dass der südliche Teil Ostpreußens und Schlesiens unter die Verwaltung des polnischen Staates kommen und nicht als Teil der sowjetischen Besatzungszone in Deutschland betrachtet werden sollte. Die endgültige Festlegung der Westgrenze Polens sollte bis zu der Friedenskonferenz zurückgestellt werden. Und wir wissen ja, die steht ja bis heute aus. Gerade waren die Vereinten Nationen gegründet worden, und das war im April 45, also noch während des Krieges. Und unmittelbar danach wurden bereits konkrete Kriegsplanungen gegen die Sowjetunion entwickelt. Winston Churchill wollte Stalin wieder aus Westeuropa verdrängen. Dazu ließ er den Operationsplan Unsinkable ausarbeiten. Die britischen und amerikanischen Divisionen sollten am 1. Juli 1945 im Verbund mit ungefähr 100.000 Wehrmachtsangehörigen, die man in der britischen Besatzungszone vorsorglich unter Waffen gehalten hatte, angreifen. Das hat Stalin mitbekommen. Und auf seinen Druck hin mussten jedoch am 23. Mai 1945 die deutschen Soldaten entwaffnet und gefangen genommen werden. Die in Flensburg residierende deutsche Nachfolgeregierung, zwar in Mürwik, Flensburg, direkt neben dem britischen Hauptquartier, was ja auch sehr praktisch war in dem Zusammenhang, wurden verhaftet. Am 6. und 9. August 1945 detonierten im Pazifikkrieg über Hiroshima und Nagasaki die beiden einzigen Atombomben der Kriegsgeschichte. 5 Tage später unterschrieb Japan ebenfalls die bedingungslose Kapitulation, die es allerdings bereits vor den Atombombenabwürfen angeboten hatte. Der Oberbefehlshaber des Pazifischen Kriegsschauplatzes, Feldmarschall Douglas MacArthur, wurde bei dieser Entscheidung erst gar nicht gefragt. Er hätte den Einsatz nämlich abgelehnt, da Japan längst bereit war, sich zu ergeben. Doch immer noch hält sich weltweit die These, dass diese Atombomben den Zweiten Weltkrieg beendet hätten. US-Präsident Truman richtete damit eine unmissverständliche Drohung an die Adresse der Sowjetunion, aber auch an die anschwellenden revolutionären und antikolonialen Bewegungen in aller Welt. Die angelsächsischen Geostrategen hatten ihr Ziel erreicht. Brückenköpfe im Westen und Osten Eurasiens. Der Traum einer jeglichen Seemacht. Die Beherrschung der gegenüberliegenden Küsten. Das kennen wir von den Seemächten aus der Antike bereits, dass also die gegenüberliegenden Küsten, dass man auf diesen gegenüberliegenden Küsten zumindest Brückenköpfe errichten musste, um sich sicher zu fühlen. Die US-Wirtschaft boomte und brauchte jeden Mann. Also wurde rasch demobilisiert. Russland dagegen war in weiten Teilen zerstört und hatte Probleme, seine Soldaten in einen Wirtschaftsprozess einzugliedern. Auch erkannte der Kreml die feindlichen Absichten der ehemaligen Verbündeten, die sich nun auf ihre abschreckenden Atomwaffen verlassen konnten. Anfang September 1945, also nur wenige Wochen nach Hiroshima und Nagasaki, beauftragte Truman General Eisenhower mit der Operation Totality. Mit 20 bis 30 Atombomben sollten 20 sowjetische Industriestädte auf einen Schlag vernichtet werden. Derartige Pläne wurden ständig verfeinert. Aus den Resten der Kriegskommandostrukturen des Zweiten Weltkrieges wurde die Daten sind jetzt wirklich wichtig, am 1. Januar 1947 im Osten Eurasiens das pazifische US-Militärkommando PACOM und das Pazifische Kommando, und am 15. März 1947 im Westen Eurasiens das europäische Militärkommando EUCOM installiert. EUCOM ging damals von Südafrika rauf bis nach Island und dann weiter rüber über den euroasiatischen Raum bis nach Vladivostok. Nur wenige Wochen später, am 5. Juni 1947, umriss der damalige US-Außenminister Marshall das European Recovery Program, zur Wiederherstellung Europas, angeblich. Für diesen Plan, der später nach ihm benannt wurde, erhielt er 1953 den Friedensnobelpreis und 1959 den Karlspreis. Marshall, vor dem Weltkrieg Leiter des US-Kriegsplanungsamtes und ab dem 1. September 1939 Chef des Vereinigten Generalstabs, und Roosevelt hat ihn befördert vom Brigadegeneral zum Vier-Sterne-General, an allen anderen Generälen vorbei, wo er nicht mal eine ordentliche Offizierausbildung hatte. Also ein rein politischer General. War zeitlebens eingefleischter Soldat und dachte ausschließlich in militärischen Kategorien. Der Marshallplan war in erster Linie dazu da, für den geplanten Krieg in Europa eine intakte Infrastruktur bereitzustellen. Von Helford, John Mackinder, stammt die Herzlandtheorie. Wer das Herzland beherrscht, das ist also das Gebiet jenseits des Urals, vom Eismeer bis zum Kaspischen Meer. Ganz grob, das ist von ihm als Herzland definiert. Beherrscht die Weltinsel, und das ist Eurasien, und wer die Weltinsel beherrscht, beherrscht die Welt. Und dieses Axiom geistert seit 1904 in den Geostrategen Englands und Amerikas. Bis heute hin. Also wenn Sie sich das Buch kaufen von Zbigniew Brzezinski, die einzige Weltmacht, dann schreibt er das unumwunden. Das treibt Sie an, dieses Axiom und sonst nichts. Wer sich mit diesen Ideen aus dem Jahr 1904 beschäftigt, der versteht, warum den USA so viel an der Usurpation des eurasischen Kontinents liegt. Wieder Mackinder. Dazu mussten sie als nicht-eurasische Macht die europäischen Staaten alle unter einer Schutzideologie gegen den bösen Russen, sage ich mal, vereinen. Zu diesem Zweck wurde im Frühjahr 1949 die Nordatlantische Vertragsallianz gegründet. Zugleich wurde zielstrebig eine weitere Allianz auf den Weg gebracht. Das ist meistens unbekannt geblieben bis heute. Am 9. Mai 1950, also der 5. Jahrestag des Kriegsendes, hatte der französische Außenminister Schumann die Erschaffung einer europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl angekündigt. Die Montanunion. Heute wird der 9. Mai alljährlich als Europatag gefeiert. Laut der offiziellen Version wurde dieser strategische Plan für die Integration der deutschen und der französischen Kohle- und Stahlproduktion unter völliger Geheimhaltung sogar vor dem französischen Staatspräsidenten Vincent Auriol samt seinen zuständigen Ministern ausgehandelt. Es wird uns auch erzählt, dass der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer nur einige Stunden vorher von diesem Plan erfahren hat, dass er ihm aber sofort zugestimmt haben soll. Wer mag das glauben? Die anderen Europäer wurden ohnehin vor vollendete Tatsachen gestellt. In diesem Zusammenhang erscheint es äußerst bemerkenswert, dass der spätere Staatspräsident General Charles de Gaulle als Gegenentwurf zum transatlantisch eingebundenen Europa ein Europa der Vaterländer favorisierte. Also ein Europa auf einem europäischen Fundament und nicht an einen transatlantischen Pfeiler angebunden. Und Frankreich dann 1966 aus der militärischen Kommandostruktur der NATO zurückzog. Daraufhin wurde er vom US-Präsidenten Lyndon B. Johnson auf die Todesliste der CIA gesetzt. Gut, wir wissen die Anschläge, denen ist er entkommen. Aber die hat's gegeben. Den Weg zum transatlantischen Europa beschreiben drei weitere Maidaten in den Jahren vor 1950, also vor diesem Schumann-Plan. Da haben wir den 14. Mai 1947, und denken Sie an die anderen Daten in den Monaten vorher von 1947, haben wir die Gründung der Europäischen Einigungsbewegung. Vom 7. bis 10. Mai 1948 den Haager Kongress, der die Gründung Europas vorbereitete, und schließlich der 5. Mai 1949 die tatsächliche Gründung des Europarats durch den Londoner Vertrag. Mit der Gründung der Europäischen Kohle- und Stahlgemeinschaft am 9. Mai 1950 wurde dann der erste Schritt zur Abschaffung der historischen Nationen Europas unternommen. Somit ist der Schumann-Plan nicht der Anfang der europäischen Konstruktion sondern der Anfang der Destruktion der europäischen Nationen durch supranationale Institutionen. Das geht so weit zurück. 3 Tage später fing die große Londoner Konferenz an, wo Großbritannien, Frankreich und die Vereinigten Staaten den aufziehenden Kalten Krieg besprachen. An dieser Stelle möchte ich daran erinnern, wie der erste NATO-Generalsekretär Lord Ismay, der nur wenige Jahre vorher den Plan, also 4 Jahre vorher, Anzinkibble zu verantworten hatte, die Motive für die NATO-Gründung formulierte. Die NATO ist geschaffen worden, um die Russen draußen zu halten, die Amerikaner drin zu halten und die Deutschen unten zu halten. Das hat er freimütig bekundet. Und wir sehen, das funktioniert bis heute. Die Westbindung und die Militarisierung Westeuropas unter der Hoheit der NATO ergab schnell ein ausbaufähiges Einheitsgefühl gegen den Feind im Osten. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin 64 Soldat geworden, zwar 12 Jahre dabei. Ich kann mich also an die Zeit des Kalten Krieges noch sehr gut erinnern und auch an die Propaganda damals. Unter dem Signum erhöhter Sicherheit konnten die USA die Abhängigkeit Europas immer weiter zementieren. Am 19. Dezember 1949, also etwas mehr als ein halbes Jahr nach Gründung der NATO, wurde der nächste Kriegsplan mit dem Namen Dropshot gegen die UdSSR und ihre Satelliten verabschiedet. Natürlich sollte es so aussehen, als könne man nicht anders. Daher wurde schon 1949 das offizielle Bedrohungsszenario in der Präambel dieses Kriegsplanes so formuliert. Ich zitiere jetzt aus diesem Kriegsplan. Am oder um den 1. Januar 1957 ist den Vereinigten Staaten durch einen Aggressionsakt der UdSSR und oder ihrer Satelliten ein Krieg aufgezwungen worden. Das hat man also im Dezember 1949 schon so geschrieben. Und jetzt hatte man die Infrastruktur erstmal aufgebaut hier in Westeuropa. Die Bundeswehr wurde geschaffen, wieder mit der gleichen Stärke wie im 1. Juli 1945 ungefähr. Und jetzt fand natürlich 1957 der Krieg doch nicht statt. Ja, was war passiert? Der für 1957 geplante Krieg fand nicht statt, weil die Sowjetunion inzwischen ihren Satelliten Sputnik ins All geschossen hatte. Und mit diesem Satelliten konnte man jetzt Bilder von der Erde machen. Das heißt also, Truppenbewegungen konnten beobachtet werden. Die Amerikaner waren noch nicht so weit und konnten daher die Umsetzung von Dropshot nicht mehr riskieren. Doch der Sputnik-Schock löste im Westen fieberhafte Rüstungsanstrengungen aus. 1953, jetzt gehe ich 4 Jahre noch einmal zurück, hatte Thomas Mann die Neigung der US-Administration erkannt. Ich zitiere jetzt Thomas Mann in seinem Aufruf an die Europäer. Europa als ökonomische Kolonie, militärische Basis, Glacis im zukünftigen Atomkreuzzug gegen Russland zu behandeln, als ein zwar antiquarisch interessantes und bereisenswertes Stück Erde, um dessen vollständigen Ruin man sich aber einen Teufel scheren wird, wenn es den Kampf um die Weltherrschaft geht. Und ich kann nur sagen, so visionär, wie Thomas Mann das gesehen hat, ich selber war ja in der Planung der Mob-Vorbereitung und als atomarer Wirkungsberater eingesetzt. Und ich kann nur sagen, es ist wie sowas an Visionen, die er gehabt hat, und zwar die uns heute noch so bedrohen. Wenn wir jetzt sehen, die im Rahmen der nuklearen Teilhabe der deutschen Luftwaffe zur Verfügung gestellten Atombomben modernisiert, ein Modernisierungsprogramm, das also die um ein Vielfaches effektiver sind, dass insgesamt die Atomarsenale aufgerüstet werden. Das gilt natürlich für die Amerikaner wie auch für die Russen. Also hier bleibt das Gleichgewicht des Schreckens insofern erhalten. Aber wenn es zu einem Kampf kommt, der ja nicht unbedingt auszuschließen ist, dann wird sich dieser Krieg natürlich wieder hier im europäischen Raum abspielen, so wie im Ersten und Zweiten Weltkrieg auch. Bloß die Folgen werden diesmal noch unvorstellbar größer sein. Aber die Vorbereitungen für diesen Krieg laufen. Und hier heißt es wirklich, sehr aufmerksam zu sein. Und die Flüchtlingskrise, aber die lenkt natürlich jetzt in wundervoller Weise von diesen Kriegsvorbereitungen ab. Wer spricht hier in diesem Land noch von diesen Kriegsvorbereitungen? Doch eigentlich niemand mehr. Von der Ukraine hören wir nicht. Da findet aber ein brutaler Krieg statt, ein wirklicher Krieg findet da statt. Und was mit dem noch weiter hier einherläuft in diesem Land, dass wir die Bevölkerung gespalten wird in Pro-Pegida und Anti-Pegida. Und es findet kein Denken mehr statt, sondern nur, dass man aufeinander einschlägt, zumindest mit nur noch mit Argumenten. Aber es könnte auch noch schlimmer werden, denke ich mal. So, während der Debatte um die Pershing 2 Nachrüstung 1982 verehrte sich ein kleiner Artikel in die Süddeutsche Zeitung. Der Titel: Die USA planten 1954 einen atomaren Vernichtungsschlag. Ich zitiere jetzt aus diesem Artikel: Die USA haben in den 50er Jahren über einen Plan verfügt, im Falle eines Krieges die Sowjetunion mit einem einzigen massiven Atomschlag innerhalb von 2 Stunden in Schutt und Asche zu legen. Der Atomschlag sollte von 735 B-47 und B-36 Bombern geführt werden. Zu den 1700 Bombenzielen gehörten 409 Flugplätze in der Sowjetunion sowie Industrieanlagen und Raffinerien. Zitat Ende. Wieso dieser Artikel 82 sich in die Süddeutsche Zeitung verirrte, und zwar auf Seite 11, glaube ich, also werden wenige gelesen haben. Aber ich denke mir, das war dann eine Aufstellung von den Pershing 2 Raketen, und da wird ein Journalist den Mut gehabt haben, diesen Artikel zu lancieren. Man hat dann aber darüber nicht mehr gesprochen. Es gab auch keine größere Aufregung über den Fakt, dass das geplant war. So, General Curtis LeMay hat diese Aussagen als im Allgemeinen zutreffend bezeichnet. Das war der Befehlshaber der atomaren Luftstreitkräfte. Am 26. Oktober 1950, die Gründung der Bundesrepublik lag erst 18 Monate zurück, berief Konrad Adenauer einen Beauftragten für die mit der Vermehrung, für die mit der Vermehrung der alliierten Truppen zusammenhängenden Fragen. Das ist aber schön umschrieben, nicht? Das besagt der Amt blank. Und da sind wir wieder hier. Wenn Sie denken, der Plan Unsinkable 5 Jahre zuvor, das sind ja keine großen Zeitfenster, nicht die 5 Jahre. Es war geplant, und man musste es nur der deutschen Bevölkerung einmal deutlich machen, dass wir wieder Soldaten zu stellen haben. Am 12. November 1955 wurden die ersten Freiwilligen vereidigt. Insgesamt sollte die Bundeswehr auf 12 Divisionen anwachsen. Während die Bundeswehr alle Divisionen, also die 12, der NATO unterstellte, assignierten die anderen Mitglieder nur Teile ihrer Armeen. Grenznah zur DDR waren inzwischen jeweils, oben von Dänemark bis unten nach Freilassing, jeweils 3 deutschen Divisionen, 3 Deutsche, dann Niederländer, Briten, Belgier, US-Amerikaner vorgesehen, wie bei einer bunten Perlenkette. Und damit sollte wohl ein zweites Tauroggen verhindert werden. Nicht, wenn Sie erinnern, 1812, als dann der General Jörg von Wartenburg sagt, der Feind ist nicht der Zar Alexander, der Feind ist Napoleon. Also gehe ich jetzt mit dem Zaren, oder ich unterstelle ich mein Korps dem Zaren. Und das löste dann ja dann letztendlich den Befreiungskrieg aus. Im Weißbuch 1985 heißt es dazu nur lapidar: Das Heer verteidigt mit seinen der NATO unterstellten Verbänden grenznah die ihm zugewiesenen Gefechtsstreifen Schulter an Schulter mit seinen Verbündeten. So kann man das natürlich auch sehen. Am 16. März 1955 kündigte US-Präsident Eisenhower für den Kriegsfall den Einsatz taktischer Nuklearwaffen an. 16. März 1955. Zur gleichen Zeit begann die Stationierung der Atomwaffen in Deutschland, was die deutsche Bevölkerung erst 2 Jahre später erfuhr. Als Reaktion darauf wurde Mitte April 1955 der Warschauer Vertrag, im Westen Warschauer Pakt genannt, ein Pakt ist ja ein Pakt des Teufels, gegründet. Ihm waren von Anfang an alle Divisionen der Vertragsstaaten unterstellt. Mit dieser rechnerischen Überlegenheit begründete man die NATO-Strategie der massiven Vergeltung, also den umfassenden Atomwaffeneinsatz. Kaum waren die Atomsprengkörper eingelagert, begann Anfang Juni 1955, wir sehen die kurzen Zeitfolgen, das NATO-Luftmanöver Carte Blanche. Die US-Strategen rechneten damit, dass in den ersten 48 Stunden eines Krieges von 335 eingesetzten taktischen Atomwaffen 268 das Gebiet der Bundesrepublik treffen würden. Unter dem Decknamen Project Home Run begann am 6. Mai 1956 die gewagteste Einzeloperation des Kalten Krieges. Ein massiver Überflug sowjetischen Territoriums mit dem Ziel, möglichst schnell ein möglichst großes Gebiet zu erfassen. 7 Wochen lang drang immer wieder von Thule aus eine Staffel von US-Aufklärungsbombern zu Zielgebieten in der Sowjetunion vor. So, und dann kamen die Mittelstreckenraketen. 1957 wurden die ersten vom Typ Thor in Großbritannien aufgestellt. Im Oktober 1959 stimmte die Türkei der Aufstellung von den US-Jupiter-Mittelstreckenraketen zu und weitere Jupiter-Staffeln stationierten die USA bis 1960 in Italien. Und nun konnte mit diesen Jupiter-Raketen Ziele angegriffen werden, jenseits von Moskau bis hin nach Leningrad. Und die Sowjetunion hatte keine Möglichkeiten, irgendwie geartet zu antworten, weil sie hatten noch keine Mittelstreckenraketen. Und das änderte sich dann aber auch bald. So, das alles konnte für die USA gefahrlos geschehen, da die Sowjetunion den USA auf dem atomaren Sektor bis Anfang der 60er Jahre unterlegen war. Doch zu aller Überraschung begann Khrushchev, viele von Ihnen werden sich ja noch erinnern, 1962 auf Kuba Mittelstreckenwaffen zu installieren. Die Welt stand am Abgrund eines atomaren Krieges, der allein durch das eigenständige Verhandeln Kennedys mit Khrushchev verhindert wurde. Beide einigten sich auf den Abzug ihrer Mittelstreckenraketen. Vielleicht, da muss ich vielleicht dann noch was ergänzen. Dass das passiert, dieser Krieg, der 1957 nicht stattgefunden hat, hätte nach dem Willen der amerikanischen Generalstabs General Lemnitzer dann 1962 stattfinden sollen. Es ist nicht passiert, und zwar aus einem relativ einfachen Grund, und der heißt, der hat zwei Namen, John F. Kennedy und Khrushchev. Nach diesem Desaster in der Schweinebucht, ein Jahr vorher, hatte Kennedy jeden Stabschef und das State Department zu sich bestellt und hat den Herren und Damen wirklich per Handschlag in die Augen geschaut, ob das wirklich notwendig sei und ob das sicher sei, diese Maßnahme der Schweinebucht. Und das hat man ihm zugesagt. Und dann hat er dem zugestimmt. Der war ja erst 3 Monate im Amt. Und nach diesem Desaster hat er keine Berater mehr an sich herangelassen. Keine. Er hat alles, was er gemacht hat, nur mit seinem Bruder Robert gemacht. So, und als die Staffeln mit Atombomben auf Kurs ihrer Ziele flogen, hat er mit Khrushchev telefoniert, Kennedy. Und sein Bruder Robert hat versucht, dem Staffelführer zu befehlen, umzukehren. Und der Staffelführer hat gesagt, nein, Sie haben den Auftrag und es gibt nichts, was Sie stoppen kann. Sie fliegen auf die Ziele zu. Und er hat den... Irgendwann ist es ihm doch gelungen, den Staffelkapitän zu überzeugen, dass er der Justizminister ist, der Bruder des Präsidenten und er steht in ganz schwierigen Verhandlungen mit dem Staatschef der Sowjetunion und dann hat er das gemacht. Und also das haben wir wirklich nur Kennedy zu verdanken und auch seinem Bruder mit Sicherheit, aber Khrushchev, und das ist hier auch nicht bekannt, der hat ihm in den Gesprächen gesagt, so, wir haben diese Raketen hier installieren wollen auf Kuba, damit wir von Kuba aus Washington bedrohen können und New York bedrohen können, so wie ihr schon seit Jahren Moskau und Leningrad bedroht. So, wir ziehen unsere Raketen ab, aber ihr zieht eure auch aus der Türkei ab. Und hat der Kennedy von ihm, dass er wird die nächste Wahl verlieren, wenn das öffentlich wird, dass die Amerikaner ihre Raketen abziehen müssen in der Türkei. Das ist ja eine Niederlage. Und da hat er den Khrushchev gesagt, er zieht sie ab, aber das muss geheim bleiben. Und es ist geheim, lange, lange Zeit geheim geblieben. Also da haben wir zwei Männer, denen wir zu verdanken haben, dass dieser Krieg nicht stattgefunden hat. So, durch das atomare Patt Mitte der 60er Jahre änderte die NATO Ende der 60er Jahre ihr bisheriges Konzept der massiven Vergeltung hin zu flexiblen Erwiderung. Nun stand in der Führungsvorschrift der Bundeswehr, zitiere daraus, Atomsprengkörper sind die stärksten Kampfmittel und zugleich das wichtigste Element der Abschreckung. Sehen Sie heute ja noch so. Jetzt ist aber diese Änderung zur flexiblen Reaktion. Die Abstufung der Sprengkörper ermöglicht es, sie der Lage angepasst anzuwenden. Also jetzt nicht mehr mit dem Dampfhammer, sondern mit dem chirurgischen Besteck. Für diese Art der Kriegführung standen auf dem Gebiet der damaligen Bundesrepublik annähernd 2000 Atomsprengkörper bereit. Von den Jagdbombern ins Ziel geflogen, von Raketen als Gefechtskopf zwischen 30 und 150 Kilometern ins Ziel getragen, als Nuklearmunition der Artillerie über 15 Kilometer verschossen und schließlich als sogenannte Atomminen von den Pionieren unter die Erde gebracht. Die Ziele legte alljährlich die nukleare Planungsgruppe der NATO fest. Allein ein kleiner 0,5 Kilotonnen Sprengkörper, wir denken in Hiroshima, wir hatten um die 10 Kilotonnen. 0,5, das war das, was die mit diesen kleinen Atomminen da im Rucksack mehr oder weniger mit den ins Gefecht getragen oder auf das Gefechtsfeld getragen. In 30 Metern Tiefe gezündet, gut, das war selten möglich, da brauchte man ja einen tiefen Schacht, hinterließ ein Krater von 20 Metern Tiefe, 65 Metern Durchmesser, eine Menge, die der Ladung von 2020 Tonnen Kippern entspricht. Und diese Menge wäre natürlich in die Luft gegangen, verstrahlt, neutroneninduzierte Gamma-Aktivität hätte es da gegeben und wäre dann als Fallout auf die Menschen niedergeregnet. Also nur mit so einer kleinen. Und wenn Sie sich diese Menge vorstellen, die hier zur Verfügung standen für diesen Atomkrieg hier in Europa, natürlich nur hier in Europa in erster Linie, kann man sich ausmalen, wie dann die Bundesrepublik oder was davon übrig geblieben wäre. Und da hätte, kann ich wieder nur an Thomas Mann erinnern, seine Visionen waren wirklich real. So. Im Zeitmagazin Leben vom 28. November 2007 schrieb Altkanzler Helmut Schmidt unter dem Titel NATO plante atomare Landminen in Deutschland. Also, das waren Atombomben. Also Landminen, Mine ist was Herkömmliches auf dem Zweiten Weg, da tritt man drauf und dann explodiert die oder der Panzer fährt da drüber, geht sie auch hoch. Nein, die wurden natürlich elektronisch gezündet. Diese Atombomben, Atomsprengkörper waren das und keine Landminen. Und er sagte, als ich 1969 Verteidigungsminister wurde, stieß ich auf Pläne der NATO und der deutschen Militärs, entlang der Zonengrenze auf westdeutscher Seite hunderte atomarer Landminen zu vergraben. Gemeinsam mit seinem damaligen US-Kollegen Melvin Laird habe er diesen todgefährlichen Unfug jedoch beseitigen können. So, und mit diesem todgefährlichen Unfug habe ich mich 1973 und 74 als junger Pionierhauptmann beschäftigen müssen. Im Stab eines Korps-Pionierbataillons musste ich den General Defense Plan umsetzen und Befehle für den Ernstfall vorbereiten. Und in meiner Arbeitsplatzbeschreibung als Wirkungsberater waren meine Aufgaben wie folgt beschrieben. Erkunden von ADM Spenk, so hießen die Atombomben, also Atomic Demolition Munition, Erarbeiten von Wirkungsanalysen und Vorbereiten von ADM-Einsätzen. Und Helmut Schmidt sagt damals, er hätte das 1969 diesen gefährlichen Unfug beseitigt. Nein, das stimmt so nicht. Ich habe ihn ja durchaus verehrt, aber in dem Punkt muss ich einfach widersprechen, weil man das so historisch nicht hinnehmen kann, dass das ab 69 nicht mehr Verfügung stand. Und es wurde ja noch schlimmer. Und die Frage hier, hat Helmut Schmidt vergessen, dass erst unter seiner Kanzlerschaft die Bundeswehr mit schweren Bohrgerät ausgestattet wurde und dann in der Lage war, verrohrbare Bohrungen mit einem Durchmesser von einem halben Meter bis auf 50 Meter Tiefe herzustellen. Also das Szenario war erst möglich während seiner Kanzlerschaft. Und das verärgert mich dann schon, wenn man damit zu tun hatte, dann wird man zornig. Ich werde dann schon zornig, ja. Und in dieses Bohrloch konnte dann die passende nukleare Munition abgesenkt werden. Noch 1985 listete das US Army Field Manual 5-102 als mögliche Einsatzorte für diese Atommunition Tunnel, Autobahn, große Brücken, Dämme, Kanäle, Flugplätze, Häfen, Industrieanlage, Verschiebebahnhöfe, Kraftwerke und schmale Täler auf. Und ich zitiere wieder aus diesem Manual. Doch nicht nur zum Stoppen des Vormarsches feindlicher Verbände, sondern auch zum Angriff sind Mini-Nukes eine feine Sache, schwärmten die Autoren dieses Field Manuals. 85. Ende der 70er Jahre beschwor Schmidt die angebliche Raketenlücke in Europa und setzte gegen den Protest namhafter NATO-Generäle durch, dass als Folge des Doppelbeschlusses in der Bundesrepublik Pershing 2A-Raketen aufgestellt wurden. Nun konnten vom deutschen Boden aus Atomraketen Moskau bedrohen. Es hat vorher diese Absprache gegeben, eine Triade, dass also entweder nur taktische Waffen auf dem Gefechtsfeld kleinere oder Atomwaffen nur in dem Bereich von der Weser bis zur Weichsel, das war das Kriegstheater, aber dass nie Amerika oder Russland bedroht sind. Und die Pershing, die ersten Pershing und die Pershing 1 hatte nur eine Reichweite von 800 Kilometern, also bis zur Weichsel, wo sie stand. Konnte also diese Hauptquartiere um Moskau herum nicht bedrohen. Aber Pershing 2 hatte dann 1200 Kilometer und konnte natürlich diese gesamten Hauptquartiere der sowjetischen Streitkräfte auslöschen. Und die Schwierigkeit oder das Problem für den Kreml war natürlich da, die kurze Vorwarnzeiten. Wenn die hier in der Bundesrepublik starten und dann da einschlagen, das sind vielleicht 6 oder 8 Minuten, da kann man kaum reagieren. Während die Russen dann, wenn sie die USA bedrohen wollten, natürlich von russischem Boden Interkontinentalraketen schicken mussten, da war natürlich die Reaktionszeit 20, 30 Minuten. Also das ging hier um die Reaktionszeiten. Und erinnert sich auch noch, Reagan fantasierte dann auch laut von dem Enthauptungsschlag. Nicht, er wollte also die Führungsebene auslöschen mit einem Schlag, kurzfristig. Und es war eine kritische Zeit von 1982 bis 1984. Wir waren also sehr nah dran an diesem Atomkrieg. So, und im Zuge der Pershing 2 Nachrüstung begann dann der heiße Herbst 1983. Wenn sich viele von Ihnen auch noch erinnern. In die Bundesrepublik wurden verbracht 300 Atomsprengköpfe für die Pershing 2A. 560 Atomsprengköpfe für Marschflugkörper, 2180 Neutronensprengköpfe für die Artillerie. Und ich erinnere mich noch an meine Zeit, an meine aktive Zeit, ja, da war ja eine Begeisterung bei manchen Offizieren. Die Neutronenbombe, die also kein Material zerstört, sondern nur die Menschen, nicht? Also das ganze Material bleibt erhalten, es wird nicht zerstört, nur die Menschen werden ausgerottet. So, ein dritter Weltkrieg bedrohte Europa. Und auch dieser dritte Weltkrieg fand nicht statt, wie wir ja wissen. Und diesmal hat dieser Umstand nur einen Namen. Und der heißt Gorbatschow. Nun zog ein Mann in den Kreml, der die weiße Fahne hisste. Der Westen fühlte sich als Sieger und benahm sich auch so. Statt einer europäischen Friedensordnung im Sinne von Demokratie und Freiheit wurde die Osterweiterung der NATO vorangetrieben. Am Ende des amerikanischen Jahrhunderts, in dem die USA zweimal aus ihrer Sicht gegen ein barbarisches, unzivilisiertes und undemokratisches Deutschland zu Felde ziehen mussten, gründeten beide Staaten kurz nach dem gescheiterten Putsch in Moskau im Jahr 91 getreu Wilsons Wahlspruch »To make the world safe for democracy« eine Kaderschmiede. Am Fuße der Zugspitze wurde in einer ehemaligen Wehrmachtskaserne, die unter anderem als Russland-Institut für die US-Armee diente, das Europäische Zentrum für Sicherheitsstudien, kurz Marshall Center, jetzt wieder der Generalmarschall, aus der Taufe gehoben. Es sollte Europa in eine bessere Zukunft führen, so der deutsche Verteidigungsminister Struck in seiner Rede zum 10. Jahrestag. Vor allem ging es aber darum, die künftigen Kriege entlang der historischen Seidenstraße vorzubereiten. Zusätzlich sollten Thinktanks, also Denkfabriken, für die abgefallenen Länder der Sowjetunion Sicherheitskonzepte ausarbeiten. Zu diesem Marshall Center, die Kosten werden halbiert, ja, Hälfte trägt die USA, die Hälfte Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland. Von den Lehroffizieren haben wir 300, 270 US-Amerikaner, 30 Deutsche. die natürlich auch alle abgehört werden in diesem Marshall-Center, das ist natürlich auch klar. 1999 führte die NATO den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen Jugoslawien. Auch hier waren geostrategische Interessen der USA der wirkliche Grund. Ein wichtiges Ergebnis, die US-Militärbasis Camp Bondsteel im Kosovo. Und Bush, gerade Präsident geworden, flog im Juni in das Camp Bondsteel. Und ich muss ihn hier zitieren. Vor den angetretenen Soldaten. Und er auch mit Militärjacke, nicht entsprechend martialisch, sagte: Wir streben eine Welt der Toleranz und der Freiheit an. Von Kosovo nach Kaschmir. Vom Mittleren Osten nach Nordirland ist Freiheit und Toleranz das definierte Ziel für unsere Welt. So, und jetzt dürfte auch jedem eigentlich schon klar werden, was dieser Krieg denn auf dem Balkan ist, welche Motive hinter diesem Krieg standen. So, unter diesem Motto wurde eine strategische Phase eingeläutet, die die imperialistischen Ziele der USA weit über die im Kalten Krieg anvisierten Ziele hinaus ausdehnte. Europa durfte in diesen Plänen natürlich kein Unsicherheitsfaktor sein. Also musste es nicht nur militärisch fest angebunden, sondern auch finanziell bewegungsunfähig gemacht werden. Ich sag jetzt nur Griechenland. Damit es keine eigenständige Politik machen konnte. Zu diesem Zweck wurde die Einheitswährung Euro erfunden. Für den französischen Ökonomen Alain Cotard, zitiere ihn, ein offensichtliches Geistesprodukt angloamerikanischer Interessen. So, wenn wir die letzten 6 Jahre oder 7 Jahre vor unserem Auge abziehen lassen, können wir ihm eigentlich nur recht geben. So. Geschickt wurde Deutschland als dem stärksten Staat der Union die Führungsrolle eingeräumt und den schwächeren Staaten erlaubt, oder sie wurden sogar ermuntert, sich gegenüber deutschen und angloamerikanischen Banken bis hin zum Bankrott zu verschulden. Das war so erwünscht. Je höher die Verschuldung, desto höher die Zinsgewinne und die politische Abhängigkeit. Die Einheitswährung erleichterte den Global Playern den Zugriff auf die europäischen Kapazitäten und die Zerstörung des Mittelstandes. Und schon mit dem Beitritt Griechenlands war Insidern klar, dass dieses Land als schwächstes Glied der Kette das Einfallstor zur Ausplünderung Europas bilden würde. Und das war alles strategisch geplant. So, wie ging es nach dem Jugoslawienkrieg militärisch weiter? Ende April 2000 veranstaltete das US-Außenministerium und das American Enterprise Institute in der slowakischen Hauptstadt eine Konferenz zu den Schwerpunktthemen Balkan und NATO-Ostexpansion, an der auch der damalige Vizepräsident der OSZE-Vollversammlung Willy Wimmer teilnahm. Er war persönlich eingeladen von Richard Perle, einer dieser Neocons. So, und was er dort erfuhr, empörte ihn so sehr, dass er umgehend, der CDU-Mann, den SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder über diese wichtigsten Punkte informierte. Und dieser Brief, den er an Schröder geschrieben hat, der ist ja auch im Buch abgedruckt. Den vom 2. Mai 2000 datierten Brief Wimmers an Schröder finden Sie also in dem Buch, sondern auch im Internet. Also das Buch müssen Sie nicht, aber Sie können das auch aus dem Internet runterladen. Und ich möchte hier nur auf die Punkte 4 und 7 eingehen. Unter viertens schreibt Wimmer, der Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien sei geführt worden, um eine Fehlentscheidung von General Eisenhower aus dem Zweiten Weltkrieg zu revidieren. Eine Stationierung von US-Soldaten habe aus strategischen Gründen dort nachgeholt werden müssen. Siebtens, es gelte bei der jetzt anstehenden NATO-Osterweiterung die räumliche Situation zwischen der Ostsee und Anatolien so wiederherzustellen, wie es in der Hochzeit der römischen Ausdehnung war. Also die Leute, die hier ein Geschichtsbild ausbreiten, haben sich zumindest mit der Geschichte beschäftigt. Kann man ihnen nicht absprechen. Viele von unseren Leuten eigentlich weniger, aber die schon. Und sie sehen das wirklich in einem ganz komplexen Zusammenhang. Da kann ich muss einfach neidlos zugestehen, dass sie sich mit diesem Zusammen durchaus beschäftigt haben. Und weitblickend planen, nicht kurzfristig, weitblickend. Für diese imperialen Ziele werden die Strategiepapiere und die militärischen Instrumente ständig optimiert. Schon im Training Doctrine Command Pamphlet 525-5, kurz TRADOC, vom August 1994. Sie erinnern sich. Zusammenbruch des Warschauer Paktes und der Sowjetunion 1991. Im gleichen Jahr das Marshall Center, um die Kader auszubilden, die da hier einmal Einfluss nehmen sollen in diesem Bereich entlang, in einem Korridor entlang dieser Seidenstraße. So. Und 1994 ist diese Vorschrift da. Also relativ, es dauert ja eine Zeit, bis man solch eine militärische Vorschrift, die also ein Strategiepapier darstellt und zugleich auch die Anweisung für das Militär gibt. Nicht, das muss ja irgendwie doch in Form gegossen werden. Und das wird unterschrieben immer vom Obersten, von dem US, immer das der US General, der das dann unterschreibt auch, also der Höchste. So, und in so, hier wird die Stringenz und die Kontinuität des amerikanischen Hegemoniestrebens deutlich herausgearbeitet. In diesem Dokument von 94. In diesem Dokument wird eine dynamische Ära, eine Welt im Übergang beschrieben. Anstatt den Kommunismus zu bekämpfen, im 20. Jahrhundert, werde man im 21. Jahrhundert gegen nationale und religiösen Extremismus vorgehen müssen. Von 94 ist das. Und das hat sich ja alles bewahrheitet, wenn wir schauen, nicht? Krieg gegen den Terror. Hatte man im 20. Jahrhundert dauerhafte Verbündete, so steht es darin, so seien im 21. Jahrhundert nur noch Verbündete auf Zeit. Und da sehen wir mal nur einen Blick auf den Islamischen Staat, den sogenannten, zunächst verbündet und dann Gegner und dann wieder verbündet, wie es gerade ins Spiel passt. Die US-Armee sollte die Neuordnung der Geostrategie beachten. Gut, das ist nicht weiter ausgeführt, ist nur ein Hinweis für die Leute in der militärischen Führungsebene. Das moderne Kriegstheater setzt auf weiterentwickelte Technik wie Kampfroboter, haben wir schon gehört, steht 94 in der Vorschrift von 94. Und Drohnen sowie, und jetzt wird's wirklich hammerhart, Non-Nation Forces. Was heißt das? Das heißt also Söldnerarmeen, die sich an keine Gesetze halten müssen und die nach dem gemessenen Erfolg bezahlt werden. Also Outsourcing alle staatlichen Militärs nach Möglichkeit. Das heißt also, so musste auch die Wehrpflicht fallen. Ja, 94, dann die Wehrpflicht bei uns abgeschafft, eine Folge von TRADOC 525-5. Das war jedem zugänglich, hätte jeder lesen können. Das ist ja eigentlich das Faszinierende, dass solche Strategiepapiere auch der Öffentlichkeit voll zugänglich sind. Bloß, ich glaube, die Verantwortlichen wissen, dass das ohnehin niemand liest. Und unsere Journalisten muss man ja mal in Schutz nehmen. Die werden ja so unter Spannung auch gehalten, dass sie ja gar nicht zum Recherchieren mehr kommen. Ja, ich denke schon, dass die wirklich wie im Hamsterrad sich bewegen müssen, damit die gar nicht recherchieren könnten mehr, meiner Ansicht nach. Also ich will sie ja ein bisschen in Schutz nehmen. So, viele von ihnen. Das sind auch ganz arme Teufel. So. Der Weg in einen beabsichtigten Krieg führt nach dem Strategiepapier, und da steht da drin, der Jahreszeitraum, dafür ist so angegeben, von 1990 bis 2000 bis 2010, so ist das Zeitfenster dafür angegeben, führt dieser Krieg, also über die gezielte Destabilisierung des Staates, bei dem man zum eigenen Vorteil Regime-Change herbeiführen will. Und wir haben hier auf der untersten, ja, ich muss das so sagen, wir haben hier vier Stufen, die sie haben, und zwar sind das, die erste Stufe ist der Aufruhr, der gemacht wird, also in den Jahren von 2000 bis 2010 wollte man also in diesen Staaten, in denen man einen Regime-Change herbeiführen wollte, zunächst Aufruhr, dann den Konflikt, dann die Krise und dann der Krieg. Wir können das in der Ukraine beobachten. Der Aufruhr auf Maidan, zunächst friedlich und irgendwann einmal sind da ein paar Provokateure da, haben wir den Aufruhr, der sich daraus entwickelt. Dann haben wir den Konflikt da, beispielsweise in der Krim mit Russland und dann natürlich auch im Donbass, dass hier die russische Sprache als Amtssprache verboten werden soll. Und dann haben wir den Die Krise, das ist dann schon die militärische Auseinandersetzung, wie wir sie da hier im Donbass erleben. Und die letzte Stufe ist dann der große Krieg, mehr oder weniger, der uns ja noch Gottlob, von dem wir Gottlob verschont worden sind bisher. Aber die Menschen in diesem Bürgerkriegsgebiet, die leiden unglaublich. Also für die ist das realer Krieg. Das sollten wir auch nicht vergessen in diesem Zusammenhang. Also die Bevölkerung leidet. Und zwar leidet, weil dieser Bürgerkrieg von außen in die Ukraine hineingetragen worden ist. Und hier spielt der Westen wieder eine unrühmliche Rolle. Wie bei vielen anderen Konflikten, die wir ja alle miterlebt haben, ob ich jetzt nach Libyen schaue, nach Syrien schaue, also Irak, wie auch immer. Und natürlich, das Motiv ist natürlich, sind da, man möchte da an die Ressourcen nach Möglichkeit, ja. So. Und ein wichtiges Instrument, und das ist da auch aufgezeichnet in diesem Trendhock 525-5. Sie haben eine Säule, so ein Kreis, das ist der General War, so wie der Weltkrieg. Dann haben Sie eine zweite Säule, die sich hier verschneidet mit diesem ersten Kreis. Da gibt es gemeinsame Schnittmenge. Das sind regionale Konflikte größerer oder kleinerer Art. Und dann über diesen beiden Kreisen ein Kreis, der so oben drüber geht, der sich mit allen beiden drunter verschneidet. Und das nennen die seit 94 Other Operations Than War. So, was versteht man unter Other Operations Than War? Heute wird ja nur vorgerufen, dass die Russen da in der Ukraine einen hybriden Krieg führen, was man da meint. Aber das, dieser, was wir unter hybriden Krieg verstehen, das ist in dieser Vorschrift schon so beschrieben als Other Operations Than War. So, und da gemeint sind Operationen vom Finanz- und Cyberkrieg über den Einsatz verdeckter Spezialeinheiten bis zum Drohnenkrieg und alle Facetten von Schattenkriegen. Und die Geheimdienste mischen hier an erster Front mit. Und dann beginnt das natürlich, diese Other Operations Than War, da beginnt natürlich mit humanitären Einsätzen. Nicht? Humanitäre, ganz oben, humanitäre und friedenssichernde Maßnahmen. Also es liest sich alles ganz toll, bloß wenn man weiß, aha, es ist die Voraussetzung, um den Fuß in ein Land zu bekommen, um mit diesen Hilfsaktionen auch Geheimdienstleute da reinzubringen oder nicht Regierungsorganisationen, die mit dem Außenministerium oder mit den Geheimdiensten verbündelt sind und so weiter. Steht da genauso alles drin. Und auf dieser Klaviatur wird sehr erfolgreich gespielt. So, und auf der untersten Stufe dieser Dynamik, die sogenannte Demokratieförderung, das funktioniert ja immer, im Stil eines National Endowment for Democracy, abgekürzt NED. Das ist so das Oberdach unter diesen ganzen Nichtregierungsorganisationen, die hier dann maßgeblich beteiligt sind. Daneben haben wir noch, wie heißt das noch, USAID. Wenn Sie Mehlsäcke sehen, weiße Mehlsäcke, und dem geben sich die Hände und da steht USAID, USAID. Da habe ich immer gedacht, das heißt US-Hilfe. Ich wäre nie auf eine andere Idee gekommen eigentlich. Nein, das ist eine Abkürzung für United States International Agency for Development. Also steht da ganz was anderes dahinter. Und das ist natürlich auch durchsetzt mit den entsprechenden Interessenverbänden des State Department. So, in der Ukraine sind die im Dokument beschriebenen Eskalationsstufen gut zu beobachten. Wollte ich jetzt nochmal nur dran erinnern. Eine weitere derartige, ja, insgesamt, wie gesagt, was sagt die Madame Nuland noch? 5 Milliarden US-Dollar haben sie dafür ausgegeben, insgesamt. Eine weitere derartige Operation, mir dürfte das Instrument der Migration als Kriegswaffe sein. Laut einer Studie des Center on Contemporary Conflict werden seit über 50 Jahren Flüchtlingsströme gezielt als Druckmittel gegenüber nicht kooperierenden Staaten eingesetzt. Also diese Studie ist gemacht worden 2010 von der Harvard-Universität. Und sie haben von 1953 bis 2006 alle Flüchtlingsströme in dieser Welt untersucht. Und sie kommen dem Ziel, das ist eine Kriegswaffe, die auch so benutzt wird. Bloß im Moment muss ich jetzt noch mal, da müssen wir jetzt noch ein Seminar anhängen, um zu fragen, was wird jetzt beabsichtigt? Was sind die wirklichen Motive? Die sind mit Sicherheit da. Und es ist wirklich, und hier möchte ich auch an Franklin Delano Roosevelt erinnern, der sagt, in der Politik ist nichts zufällig. Nichts. Alles, was passiert, ist gewollt. Und da meine ich, das trifft hier mit Sicherheit auch zu. Thierry Meyssan ist der Auffassung, das ist also der federführende Mann von Voltaire, netter Frankreich. Ein Geostratege, der auch in Damaskus lebt. Also vorher Paris und jetzt seit 4 Jahren in Damaskus und beobachtet die Entwicklung da sehr genau. Er ist der Auffassung, dass der gegenwärtige Zustrom von Flüchtlingen nach Europa ein strategisches Spiel der Vereinigten Staaten ist. So, und nur wenige Monate nach dem Treadnought-Papier wurden die in Artikel 53 und Artikel 107 der Charta der Vereinten Nationen enthaltenen sogenannten Feindstaatenklauseln, nach denen gegen die Feindstaaten aus dem Zweiten Weltkrieg ohne Ermächtigung des Sicherheitsrats Zwangsmaßnahmen ergriffen werden dürfen, von der Generalversammlung 1994 für obsolet erklärt. Also, nicht dieses Strategiepapier, August 94, und dann schon 2-3 Monate später die Generalversammlung im September, genau, das ist also noch kürzer, für obsolet erklärt. Das heißt, was heißt obsolet? Lateinisch, das ist außer Gebrauch im Moment. Aber es steht alles noch, die Artikel sind nicht gestrichen. Die sind in der Charta der Vereinten Nationen. Also wenn ich irgendwas für obsolet erkläre, kann ich das mit einem Federstrich genauso wieder für nicht obsolet erklären. Also, und da meine ich, wenn es wirklich nicht mehr gültig wäre, hätte man die beiden Artikel doch entsprechend ändern bzw. streichen können. So, also besteht das Feindstaatenverhältnis weiter. Ein Friedensvertrag besteht ebenfalls nicht. Und damit befinden wir uns eigentlich noch, so sehen es manche Völkerrechtler, noch im Krieg. In den weiterentwickelten Treadnought-Papieren wird die Rolle der Streitkräfte für das 21. Jahrhundert umrissen. Und das heißt da drin, das Jahrhundert des weltweiten Krieges widerstreitender Ideologien. Ja, das hat man natürlich da durchaus auf den Punkt gebracht. Und dieses jüngste Papier vom Ende Oktober, also ist etwas über ein Jahr alt, Anfang November letzten Jahres, das ist überschrieben Win in a Complex World 2020 bis 2040. Und da wird vorgegeben, was da passieren wird. Und auch das sollte meiner Ansicht nach durchaus gelesen werden. So, und es wurde im Rahmen einer großen Waffenschau vorgestellt. Und es geht um nichts weniger als die Full-Spectrum-Dominanz zu Land, zu Wasser und zu Luft. Also die absolute militärische Hoheit weltweit und zwar überall. Da haben also die Chinesen können da nichts machen und die Russen können da auch nichts machen. Da kann also die Stärke, das ist so eine militärische Streitmacht wie die Vereinigten Staaten hat es auf diesem Globus noch nie gegeben, meiner Ansicht nach. Und der ist immer noch stark. So, also das darf man auch nicht unterschätzen. So, und aber als wichtigste Gegner werden in diesem Papier genannt, also von 2020 bis 2040, die Konkurrenzmächte China und Russland. So, Russland wird beschuldigt darin, imperial zu handeln und sein Territorium auszudehnen. So. Ein grotesker Vorwurf angesichts der Ausdehnung der NATO und der farbigen Revolution in den ehemaligen Sowjetrepubliken, mit dem aber die Notwendigkeit der Stationierung amerikanischer Bodentruppen in Mitteleuropa begründet wird. Und an zweiter Stelle erst stehen gegnerische regionale Mächte, das ist so dieser andere Kreis, neben General War, hier diese begrenzten Kriege, zum Beispiel der Iran oder Nordkorea. Und trotz der aufgeblähten Monstrosität des Islamischen Staates steht der Kampf gegen den internationalen Terror merkwürdigerweise in der Priorität weit unten, an letzter Stelle. Das sollte auch nachdenklich machen. Was wir machen sollten, das wäre, dieses Papier ernst zu nehmen. Das Vorgängerpapier aus dem Jahr 94 wurde 1:1 umgesetzt. Und von dem Nachfolgerpapier dürfen wir das auch erwarten. Deutschland ist die logistische Basis und operative Drehscheibe in allen US-Kriegen seit 1991. In Stuttgart befinden sich die US-Hauptquartiere der Regionalkommandos von Europa und Afrika. Am 4. Dezember 2014 verabschiedete der US-Kongress mit überwältigender Mehrheit, und die Zahlen sind 410 dafür, 10 dagegen, und zwar 5 Republikaner, 5 Demokraten, 14 unentschieden, 7 Demokraten, 7 Republikaner. Und diese Resolution 758, also verweist auf ein langes Sündenregister der Russischen Föderation und besteht aus Halbwahrheiten, dreisten Lügen. Und darauf aufbauend folgen 22 Forderungen, die den Kongress und den Präsidenten zu feindseligen Handlungen zwingen. Es ist fast im Aufbau und Tenor ähnlich der Erklärung dann 1776 gegen den englischen König Georg. Also so, nicht, dem wurden ja auch diese ganzen Versäumnisse und Fehler aufgelistet und so weiter, die in den Umgang. So ungefähr ist das auch aufgebaut. So, und noch am gleichen Tag bezeichnete Ron Paul diese Resolution als fahrlässige Kriegserklärung an Russland. Am gleichen Tag noch. Das Dokument sei 16 Seiten Kriegspropaganda, die selbst Neokons die Schamesröte ins Gesicht treiben würde, wenn sie dazu fähig wären. Und Sie wissen, Ron Paul, ein Urgestein des amerikanischen Kongresses, 33 Jahre Mitglied dieses Kongresses und zweimal Präsidentschaftskandidat der Republikaner, unterlegen gegen den Kriegstreiber John McCain. Und ja, das darf er auch, das zeichnet ihn schon aus, denke ich mal. Ja, also eine Taube hat er natürlich als US-Präsident, natürlich ist er eigentlich weniger tauglich, denke ich mal. Aber vielleicht wird sich das ja noch ändern. Ein Auftrag an den US-Präsidenten aus dieser Resolution lautet, die Einsatzbereitschaft der US-Streitkräfte und der Streitkräfte der anderen NATO-Staaten zu überprüfen und die aus der Beistandsklausel erwachsene Verpflichtung zur kollektiven Verteidigung ernst zu nehmen. Und jetzt wird's für uns wirklich dramatisch. Das EU-Parlament nahm mit der Abstimmung einer inhaltlich gleichlautenden Resolution am 15. Januar 2015 den europäischen Teil dieses Auftrages bereits vorweg. Und es wurde bei uns nicht diskutiert. Unsere Medien haben über diese Resolution 748, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können, ich habe eigentlich so gut wie nichts gelesen. Und ich hatte mir, nachdem ich die gelesen habe, hatte ich eigentlich erwartet, dass am nächsten Abend oder der nächsten Nacht vom Nordkap bis nach Gibraltar alle Europäer mit einer Kerze auf die Straße gehen würden und ganz Europa erhellen würden und sagen, das wollen wir nicht. Aber es ist nichts passiert. So, und damit stehen wir festgezurrt in einem Kriegsgespann und in unseren Medien ist darüber nichts zu finden. Für diese merkwürdige Vasallentreue Deutschlands und der EU sorgen die fest eingezogenen transatlantischen Korsettstangen. Die habe ich ja versucht im Vorfeld zu erklären, weshalb es so ist. Das Ziel der Beherrschung der eurasischen Landmasse, das Zbigniew-Brzezinski bereits Ende der 90er Jahre in The Grand Chessboard formulierte, ist seit dem 4. Dezember 2014 offizielle US-Staatsdoktrin. Erstmals seit dem Irakkrieg von 2003, führt die NATO derzeit über 5 Wochen lang im südeuropäischen Raum ihr größtes Manöver Trident Juncture durch. Jetzt muss ich sagen, führte durch, ist seit 3 Wochen abgeschlossen. Also es ging aber über 5 Wochen mit 35.000 Soldaten, also das größte NATO-Manöver überhaupt seit dem Krieg gegen den Irak. So, und dazu der deutsche Generalleutnant Rosmanit, ich zitiere ihn, der war an der Planung beteiligt. Wir senden auch die Botschaft aus. Die NATO ist das stärkste Militärbündnis der Welt. Von Trident Juncture gehen unmissverständliche Signale der Handlungsfähigkeit, Reaktionsfähigkeit und des Zusammenhalts des Bündnisses aus. Und die wichtigste Botschaft lautet, in Richtung Kreml gesprochen natürlich, jeder soll sich gut überlegen, wie er mit uns umgeht. Ein deutscher Drei-Sterne-General. Ich denke, der Mann müsste man, also nach meiner Vorstellung eigentlich, die ich von unserem Land habe und von der Aufgabe unseres Landes, nämlich für Frieden zu sorgen oder dem Frieden zu verhelfen, hätte der gleich in die Pension geschickt werden müssen, meiner Ansicht nach. Aber wie dem. So. Und Außenminister Steinmeier hat in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung Russland vor weiteren Alleingängen im Syrien-Konflikt gewarnt. Ja, natürlich ist das ein dramatischer Alleingang von Russland, wenn er jetzt nach dem G20-Gipfel auffordert, dass die 40 Staaten, die den Islamischen Staat, den sogenannten Islamischen Staat, finanziell unterstützen, dass die das einstellen sollen. Und er hat nur vorsichtig gesagt, Putin, dass unter diesen 40 Staaten auch einige sind aus der NATO. Gut, das kann man sich ja mal schnell zusammenreimen, wer dazugehört, der das mitfinanziert. Das sind Alleingänge, die so nicht hinnehmbar sind. So, die Deutschen als Sprachrohr der transatlantischen Kriegstreiber. Die Fernsehsendung Frontal 21 berichtete am 22. September 2015 über die Stationierung neuer amerikanischer Atombomben auf dem Bundeswehrflieger Horst Büchel. Frontal 21 drehte dazu auch ein Interview mit dem ehemaligen Staatssekretär im Verteidigungsministerium Willy Wimmer. Und zwar im inzwischen zum Museum umgewandelten ehemaligen Regierungsbunker in der Eifel. Für mich ein wirklich erstaunlicher Vorgang, dass unsere Mainstream-Medien tatsächlich so etwas machen. Auch hier kündigt sich bei einigen Journalisten und Redakteuren, ich denke schon, ein Umdenken an. So, und hier in diesem Bunker sollte Wimmer in seiner Funktion als Übungsverteidigungsminister während der Vintex-Übung 1989 der deutschen Luftwaffe den atomaren Angriff auf Dresden und Potsdam befehlen. 89. So, Wimmer ließ sich damals aus dem Bunker entlassen und informierte den damaligen Bundeskanzler Kohl, der daraufhin die Übung sofort beenden ließ. Weiß auch kaum jemand. Finde ich sehr mutig. So, am 25. Januar 2015 berieten die NATO-Verteidigungsminister über die Nuklearstrategie und nur 14 Tage später tagte erstmals seit Ende des Kalten Krieges die NATO-Nuklearplanungsgruppe. Und auch das ist ein Vorgang, der mich sehr betrüblich stimmt. Vor kurzem sagte vor dem ersten Untersuchungsausschuss des Bundestags der frühere US-Drohnenpilot Brandon Bryant aus, nach seinen Angaben dient die Luftwaffenbasis im rheinland-pfälzischen Ramstein als Signal-Relais-Station für alle Ziele in den Ländern des Nahen und Mittleren Ostens. Alle Daten, die zu Fluggeräten oder Mannschaften übertragen würden, liefen über Ramstein. Seine Vorgesetzten hätten ihm versichert, die deutsche Regierung sei über diese Funktion der US-Basis im Bilde und damit einverstanden. Ein ungeheuerlicher Vorgang, wenn es so sei. Vor jedem Einsatz habe er in Ramstein anrufen müssen, um sich zu vergewissern, dass die Leitung zu den Fluggeräten stand. Die Signale seien über ein transatlantisches Glasfaserkabel aus Deutschland in die USA gelangt. Mit Hilfe von Mobilfunknummern werden Individuen exekutiert. So habe zum Beispiel die US-Luftwaffe per Drohne zwei Neuseeländer ausgeschaltet, die sich im Mittleren Osten aufhielten. Hinterher habe sich herausgestellt, dass es nur harmlose Lehrer gewesen seien. Das sind die sogenannten Kollateralschäden. Seit 1945 helfen wir bereitwillig dabei mit, wie durch die aggressive Kriegspolitik der USA nicht nur weit entfernte Länder, sondern unsere eigenen Lebensgrundlagen der Zerstörung preisgegeben werden. Sind wir noch das Volk der Dichter und Denker? Genau vor 200 Jahren hat Napoleon in seiner Proklamation an die Europäer das deutsche Volk so charakterisiert. Ein Volk ohne Vaterland. Eine Verfassung ohne Einheit. Fürsten ohne Charakter und Gesinnung. Ein Adel ohne Stolz und Kraft. Das alles musste leichte Beute mir versprechen. Ihre Ehre habe ich ihnen weggenommen. Und der meinen sind sie daraufhin treuherzig nachgelaufen. Untereinander haben sie sich erwürgt und glaubten redlich ihre Pflicht zu tun. Leichtgläubiger ist kein Volk gewesen und töricht toller kein anderes auf Erden. Die törichte Missgunst, womit sie sich untereinander angefeindet, habe ich zu meinen Gewinste wohl gehegt. Immer haben sie mehr Erbitterung gegeneinander als gegen den wahren Feind gezeigt. Und 200 Jahre nach Napoleons Sturz darf hoffentlich wieder auf eine Befreiung gehofft werden. So, und abschließend möchte ich meinen Vortrag mit einer Empfehlung von Rudolf Steiner enden, der 1917 seinen beunruhigten Zuhörern Folgendes mit auf den Weg gab. Das Erste, was man tun kann, ist, dass man versucht, die Dinge zu verstehen, zu durchschauen. Dann sind schon die Gedanken da, die Kräfte sind und die sich auswirken werden. Und das machen Sie hier ja auch. Und ich denke auch, das ist der Weg. Es wird sich ändern. Es braucht Zeit, meiner Ansicht nach. Wir müssen dabei unseren Humor behalten, denke ich mal, gesund bleiben und unsere Gedanken weitergeben einfach. Und dann wird sich das umsetzen. Ich glaube da an ihn, ja? Also, in ein recht herzliches Dankeschön. Jetzt können wir da Fragen stellen, vielleicht eine kurze Pause. Danke, dass Sie mir also so tapfer zugehört haben. Es ist ja kein leichtes Thema, denke ich mal. Nicht? Und vielleicht auch mal zum Buch selber. Also, ich habe mich jetzt darauf, es geht natürlich wie alles vom Ersten Weltkrieg los. Aber das würde jetzt für diesen paar Minuten doch zu viel führen. Und mir war es jetzt wichtig, nachdem ich das einmal auch, das habe ich so noch nicht einarbeiten können. Ich habe da zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst, dass die, zwar geahnt, dass die EU ein transatlantisches Geschöpf ist. Aber jetzt weiß ich, dass es ist. Und habe gesagt, das muss ich jetzt, und auch mit dem Euro. Uns wurde erzählt, der Mitterrand hat den gewollt als Preis für die Einigung. Nein, das ist ganz gezielt alles so gemacht worden. Und letztendlich sind die Leute, die das alles so gewollt haben, dieses Europa so wie es ist, ein nicht demokratisches Europa, nicht einfach nur von den Angloamerikanern geführt oder auch vorgeführt, das musste ich hier deutlich machen. Und ich denke auch mit dem Euro, so sieht die Ausplünderung Europas. Hier geht es wirklich darum, denen die Möglichkeit zu nehmen. Und da muss das Kapital genommen werden. Das muss woanders hin, damit wir bewegungsunfähig werden. Und das Programm läuft genial ab, kann man nicht anders feststellen. Und das heißt nur, wir müssen das untersuchen. Nicht, wir müssen es untersuchen und wir müssen es transparent machen. Und ich denke, und auch Geduld aufbringen mit unseren Mitmenschen, die das nicht glauben können. Sie können es nicht glauben. Ich habe in meinem Bekanntenkreis ja auch viele Freunde, die mich eigentlich seit über 50 Jahren kennen und sagen, das ist doch eigentlich eine ehrliche Haut. Aber sie sind fassungslos. Sie sagen, du spinnst. Das kann ja alles gar nicht sein. So pervers kann die Welt doch überhaupt nicht sein. Aber sie ist so. Ja? Und das zu erkennen, wär wirklich ein wichtiger Schritt. Und vielleicht noch mal auch das Hoffnungsvolle zu Amerika. In Amerika haben wir auch eine ganz andere Bewegung. Es gibt dieses andere Amerika. Ich bin da wirklich äußerst hoffnungsfroh. Den Ron Paul habe ich ja schon genannt. Wir haben da den Paul Craig Roberts. Der war stellvertretender Schatzminister unter Reagan. Ja, der ist ja der Geißel der US-Regierung, sagt, sie arbeiten auf den finalen Krieg hin. Und so weiter. Sie müssen gestoppt werden. Wir haben den ehemaligen Justizminister von Carter, der Ramsey Clark, der auf die Straße geht, der ist ja auch schon Mitte 80, der stellt sich hin und hat zwar auch immer nur kleine Gruppen, weil die keine Medien haben. Die Medien sind ja in bestimmten Händen. Und da sind wir genau wieder da vor 1914. Also eigentlich geht das los wieder mit dem Burenkrieg, Cecil Rhodes mit den Ideen von ihm und so weiter. Dann der Erste Weltkrieg. Ist diese Finanzelite und natürlich auch der militärindustrielle Komplex. Und in dem Zusammenhang, wie gesagt, die Rettung wird aus Amerika kommen, bin ich überzeugt. Wir haben wirklich so viel, zum Beispiel der Robert Gates, 20 Jahre CIA-Chef, Kriegsminister unter Bush und unter Obama, bis vor 3 Jahren. Und dann hat er vor 2 Jahren ein Buch rausgebracht, das heißt Duty, die Pflicht. Er hat den Armeeangehörigen ein Buch geschrieben, um denen die Augen zu öffnen. Und er schreibt in diesem Buch, dass er 3 Kriege geführt hat. Einen in Afghanistan, einen im Irak und einen gegen das Weiße Haus. So schreibt er. Und weil das Weiße Haus seit 2004 mit aller Gewalt die NATO-Osterweiterung auch in die Ukraine und auch Georgien mit einbeziehen will. Und da schreibt er in diesem Buch, dass er immer wieder betont hat, dass dieser Versuch eine monumentale Provokation gegen Russland sei. Eine Provokation, die in einem unvorstellbaren dritten Weltkrieg enden wird. Und das Buch wird hier nicht rezensiert. Es wird nicht mal drüber gesprochen. Also, da kann man so viele US-Amerikaner aus der Regierungsebene aufzeigen, die das so klar sehen, aber auch bei unseren Medien kein Forum haben. Und das ist in Amerika natürlich sowieso nicht, bei uns auch nicht, aber doch das Internet. Das Internet, da habe ich es ja auch, ich gehe immer auf die Seite, empfehle ich Ihnen auch. Geben Sie ein, Ron Paul und der Craig Roberts, die haben eigene Institute auch und die haben jeden Tag, nicht, die sind da, jeden Tag haben die politische Artikel da drin, lohnt sich wirklich da hineinzuklicken. Also, und da sehen Sie, dass es ein ganz anderes Amerika auch noch gibt. Und vielleicht auch noch, das hat es früher auch schon gegeben, was für mich in dem, das habe ich im Buch aber auch da festgehalten, weil es ist wichtig ist, Hoffnung auch zu haben. Und ich denke auch, die Hoffnung kommt aus Amerika. Das System hat anscheinend enorme Angst. Deswegen reagiert das immer aggressiver. Im 15. Juli läuft in den USA das Manöver Jade Helm. Ich weiß nicht, haben Sie was davon gehört? Das Manöver Jade Helm. Das Manöver Jade Helm geht aus, sollte 3 Monate laufen. Das geht aus von einem Bürgerkrieg, von einem bürgerkriegsgeschüttelten Texas, wo der Bürgerkrieg übergreift auf die Nachbarstaaten. Und sie versuchen das einzudämmen. Dabei werden auch vorbereitet, glaube 1200 Gefängnisse, mal so vorbereitet für diesen Fall. Getragen wird diese Übung, also die 3 Monate laufen sollte, verlängert wurde und glaube jetzt noch läuft. Jetzt noch läuft. Also sie scheinen wirklich, wirklich hier ein Riesenproblem auf die Vereinigten Staaten zukommen zu sehen. Sonst, ich weiß, als Soldat plant man sowas nicht. Ich plane Übungen, die realistisch sind. Sonst macht man das ja nicht. Und dieses Szenario scheint realistisch zu sein. Und es ist eine Teil der US-Army, die heißt JSOC. JSOC arbeiten so im halb verdeckten Raum. Man kennt eigentlich die Aufträge nicht genau. Man kennt die Einsätze nicht genau. Man sieht nur die Ergebnisse dieser Einsätze. Dann sind die aber nicht mehr da. Das geht also. Die haben auch Osama Bin Laden dann in Pakistan aus dem Haus geholt und dann getötet. Also das ist halt Joint JSOC Operation Special Command oder sowas ähnliches. Operieren also im Auftrag des Präsidenten und sind nur an den Präsidenten gebunden und operieren also im halbrechtlichen Raum mehr oder weniger. Sind nicht zu packen. Und die machen dieses Manöver in den USA. Und da muss ich sagen, also das müsste jedem Demokraten müsste das sehr nachdenklich machen, denke ich mal. Also wir leben in einer spannenden Zeit und ich denke schon, Sie sind ja auf dem richtigen Weg, dass Sie sich informieren. Also Sachverhalte untersuchen und andere anregen, nicht? Das reicht zunächst. Das ist schon sehr viel meiner Ansicht nach. Also Ihnen ein herzliches Dankeschön. Ich hoffe, jetzt kommt jetzt noch zum regen Gedankenaustausch. Aber eine kleine Pause, oder? Also ich dürfte ja was trinken, aber ich sage erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe Ihr sehr gefällt.